Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Brandstifter in Nienburg unterwegs, Lokalband Jaded feiert Debüt und 22. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Feuerwehr Nienburg ist in der Nacht zum Montag zu insgesamt 3 Einsätzen gerufen worden. Ziel eines vermeintlichen Brandstifters waren 3 Müllcontainer in der Göttinger und Herforder Straße. Bei allen Einsätzen kamen keine Personen zu Schaden. Welch materieller Schaden entstanden ist, werden die Ermittlungen der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg ergeben. Die neue Lokalband Jaded hat am vergangenen Samstag ihr Debüt gefeiert. Die Jungs um Lukas Schröder, Arne Juschkat und Mirko Schneeglut sorgen mit ihrer Bluesy-Heavy-Rock-Musik für ordentlich Stimmung. Für Schröder, der unter anderem schon mit Sticky Jam Erfolge feierte, war der Abend ein voller Erfolg. Ja, der Samstagabend hat uns super viel Spaß gemacht und war, würde ich sagen, ein Erfolg, auf jeden Fall für den ersten Gig einer lokalen Band. Wir hatten ungefähr 90 zahlende Gäste in Balge im Gasthaus Hass. Und ja, es hat der ganzen Band einfach super viel Spaß gemacht, zu sehen, dass viele Bekannte und Freunde hingekommen sind und die Songs gefeiert haben. Es hat denen sichtlich Spaß gemacht. Und ja, für uns war es ein super Abend. Die Band danach, Hannes Bauers Orchester Gnadenlos, war super. Christian Reis und Isabel Petrat vor uns waren auch toll. Und am 21.05. sind wir mit Jaded zum nächsten Mal im J. Sulingen zu sehen. Also alle, die es gut fanden oder vielleicht noch nicht gesehen haben, sind da herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Im Fall der ermordeten Judith Thiessen aus Bad Reburg hat es im Februar mehrere Durchsuchungen gegeben, jedoch keine Festnahmen. Anfang Februar hatte die Polizei Nienburg noch einmal öffentlich um Hinweise gebeten. Die Durchsuchungen seien unabhängig davon erfolgt. Weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen gibt es zurzeit nicht. Die Polizei Nienburg hofft weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung. Und wir kommen noch zum Sport. In der Fußballbezirksliga hat am Wochenende der 22. Spieltag stattgefunden. Bereits am Freitag gewann Bassum mit 2:0 gegen Twistringen. Am Samstag sicherte sich Uchte in der 94. Minute einen 2:1-Sieg gegen Reden. Schlusslicht Mörsen-Scharendorf verlor 0:3 gegen Landesbergen und Solingen bezwang im Abstiegskampf Backlohe mit 2:1. Topspiel am Sonntag war das Duell Erster gegen Dritter, Steimke gegen Heiligenfelde. Die knappe Partie entschieden letztlich die Steimker für sich. Der Treffer in der 86. Minute bedeutete ein 3:2 Heimsieg. Ebenfalls am Sonntag gewann Stur mit 3:1 gegen Neunkirchen. Der zweitplatzierte Sudweil musste eine 1:3 Pleite gegen den Vorletzten aus Dratenburg hinnehmen und Diepholz und Hoya trennten sich 2:2 unentschieden. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.